Das brasilianische Zentrum zum Studium der Zuse-Ideologie stellte jüngst einen Beitrag ins Internet und kritisierte die USA, die die strategische Stellung der DEFAYK als Atommacht negieren und gegenüber ihr weiterhin eine veraltete, feindselige Politik, anachronistische Politik für nukleare Drohung verfolgen.